1. Die wir nun durch den Glauben gerechtfertigt sind, haben wir durch unseren Herrn Jesus Christus Frieden mit Gott. 2. Durch ihn haben wir auch Zugang zu dieser Gnade erhalten, in der wir feststehen, und wir ruhmen uns der Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit. 3. Doch nicht nur das, sondern wir ruhmen uns auch in unseren Bedrängnissen, weil wir wissen, dass Bedrängnis Ausdauer bewirkt. For Ausdauer wiederum führt zu bewahrungswürdigem Charakter, und dieser Charakter erzeugt Hoffnung. 5. Dies Hoffnung enttäuscht uns nicht, weil Gottes Liebe durch den Heiligen Geist, der uns gegeben Word, in uns hier hasen ausgegossen ist. 6. Denn Christus ist zur rechten Seite, als wir noch schwach und gottlos wären, für uns gestorben. 7. Es ist unwahrscheinlich, dass jemand für einen gerechten Menschen stirbt, doch für ein Gut sash konnte sich vielleicht jemand am Sterben entschließen. 8. Gott aber beweist sein Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch sünder wären. 9. Wie viel mehr werden wir jetzt, die wir durch sein Blut gerechtfertigt sind, durch ihn vor dem Zorngericht gerettet werden. 10. Wenn wir, als wir noch Feinde wären, durch den Tod sein Sohns mit Gott versöhnt werden, so werden wir, nachdem wir versöhnt sind, so sichere durch sein Leben gerettet werden. 11. Und nicht nur das, sondern wir dürfen uns jetzt auch in Gott ruhmen durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir nun die Versöhnung empfangen haben. 12. Deshalb, so wie durch einen einzigen Menschen die Sünde in die Welt kamen durch die Sünde der Tod, so hat sich der Tod auf all Menschen ausgebreitet, weil all gesündigt haben. 13. Denn Sünde war bereits vor dem Gesetz in der Welt, doch wo kein Gesetz existiert, wird Sünde nicht direkt angerechnet. 14. Denn ich herrschte der Tod von Adam bis Mose, auch über Jean, die nicht wie Adam durch die Übertretung eines direkten Gebots gesündigt hatten. Adam war dabei ein Vorbild des Kommenden. 15. Doch die Gnadengabe ist nicht vergleichbar mit Adams Verfehlung, wenn durch die Verfehlung des einen Menschen viel gestorben sind, so hat sich die Gnade Gottes und das Geschenk durch die Gnade des einen Menschen Jesus Christus für die Weilen so reicher erwiesen. 16. Und auch die Wirkung der Gnadengabe unterscheidet sich von der Folge der Sünde des einen Menschen. Denn das Gericht nach der einen Verfehlung für diese Verurteilung, warin die Gnadengabe nach Weilen Feltritten zur Rechtfertigung führt. 17. Wenn durch die Verfehlung des einen Menschen der Tod als König herrschte, so werden die Genogen, die Fuhl der Gnade und die Gabe der Gerechtigkeit empfangen, so mehr als Könige im Leben herrschen durch den einen Jesus Christus. 18. Folglich, so wie durch die ein Verfehlung die Verurteilung für all Menschen kam, so führt durch die ein Gerechtat die Rechtfertigung am Leben für all Menschen. 19. Denn so wie durch den Ungehorsam des einen Menschen will zu Sünden erklärt werden, so werden auch durch den Gehorsam des einen Menschen will als gerecht erklärt werden. 20. Das Gesetz kam hinzu, damit die Übertretung zunahm. Doch wo die Sünde zunahm, die wir die Gnade überreich. 21. So sollte, wie die Sünde durch den Tod herrschte, auch die Gnade durch gerechtigkeit zum ewigen Leben herrschen, und zwar durch Jesus Christus, unseren Herrn.